Die unterschiedlichen Geschichten sind das, was die Gesellschaften so verschieden macht. Worin besteht der Unterschied zwischen in Japan geborenen und aufgewachsenen Japanern und Amerikanern japanischer Herkunft? Natürlich spielen hier viele Faktoren eine Rolle, aber die Geschichten, die sie als Kinder und Jugendliche unbewusst in sich aufgenommen haben, sind ein ganz entscheidender Faktor. Eine unter Navajos aufgewachsene Navajo-Frau unterscheidet sich ganz erheblich von einer Frau gleicher Herkunft, die in der Stadt aufgewachsen ist. Sie bekamen als Kinder nicht die gleichen Geschichten erzählt. Die Geschichten, die uns als Kinder erzählt werden, sagen uns, was wir in der Welt als real zu erleben haben. Wir denken gern, unser Realitätsverständnis beruhe auf dem, was wir sehen und hören, doch das stimmt nur teilweise. Das Gegenteil ist genauso wahr. Was wir sehen und hören, ist bestimmt durch das, was wir für real halten. Um zu zeigen, was ich meine, will ich dir ein paar Beispiele geben. Charles Darwin, dem die Formulierung der Evolutionstheorie zugeschrieben wird, umsegelte auf einem großen Schiff, der Beagle, die ganze Welt. Während dieser Reise machte er sehr viele Beobachtungen. Zum Beispiel legte er genaue Aufzeichnungen über die verschiedenen Finkenarten auf den Galapagos-Inseln an. Er war ein sehr scharfer, sehr genauer Beobachter. Es gab etwas, was ihn ganz besonders erstaunte. Wenn die Beagle weit draußen vor Anker lag, konnten die Inselbewohner das Schiff nicht sehen. Auch dann nicht, wenn man es ihnen direkt zeigte. Die kleinen Ruderboote, die zwischen der Beagle und der Insel hin und her pendelten, nahmen sie ohne weiteres wahr. Diese Boote waren wohl ungefähr so groß wie die Kanus der Eingeborenen. Aber sie waren außerstande, weit draußen etwas zu sehen, was sie als Wasserfahrzeug hätten erkennen können. Sie glaubten nicht, dass ein Schiff so groß sein könne. Also sahen sie es nicht. Noch ein Beispiel, wie Menschen etwas nicht sehen können, woran sie nicht glauben. Vor Jahren hat Jerome Bruner, ein Psychologe der Harvard University, Experimente zur Psychologie der Wahrnehmung durchgeführt. Bei einem dieser Experimente sollten die Studenten durch eine Röhre schauen, an deren Ende Bilder von Spielkarten aufblitzten, mithilfe einer Apparatur, die Tacheskop genannt wird. Es wurden zwei Serien gezeigt, eine mit normalen Spielkarten, eine mit vertauschten Farben. Im letzteren Fall waren also Herz und Karo schwarz statt rot und Pik und Kreuz rot statt schwarz. Es fiel den Studenten viel schwerer, die farbverkehrten Karten zu erkennen. Und manchmal setzten sie zu umständlichen Erklärungen an, um das, was sie sahen, umzudeuten und ins normale Schema einzupassen. Ein Student sagte von einer roten Pik 6, sie sei schwarz, aber das Licht im Tacheskop sei irgendwie rötlich. Diese Grundtatsache ist auch in vielen anderen Experimenten gezeigt worden. Dinge, an die wir nicht glauben oder die wir nicht erwarten, sehen wir normalerweise nicht. Und unsere Erwartung färbt auch die Art und Weise unseres Sehens, Hörens, Riechens und so weiter. Betrachte beispielsweise die beiden Bilder in Abbildung 1. Das untere ist eine Strichzeichnung nach dem Bild, das Van Gogh von seinem Zimmer in Arles gemalt hat. Das obere Bild zeigt dasselbe Zimmer mit korrekten Fluchtlinien. Wenn ich dich fragte, welches Bild dieses Zimmer genauer darstellt, wirst du zuerst vermutlich sagen, das obere. Aber das untere zeigt, wie Van Gogh das Zimmer wirklich sah. Wenn du das Zimmer betrachtest, in dem du eben jetzt sitzt, wirst du es vermutlich so sehen, als gäbe es hier Fluchtlinien, also in korrekter Perspektive wie auf dem oberen Bild. Aber wenn du deinen Blick weicher machst und deine augenblickliche Umgebung so zu sehen versuchst wie auf dem unteren Bild, wenn du dir vorstellst, dass es möglich ist, vielleicht geht es dann wirklich. Früher hat man gedacht, Van Gogh sei wahnsinnig gewesen. Aber heute wird uns klar, dass er die Welt vermutlich nur ohne die Filter gesehen hat, durch die wir sie betrachten, in diesem Fall durch die Filter der korrekten Perspektive. Vielleicht sind seine Bilder deshalb so lebendig und voller Bewegung. Die Farben sind so klar, die Linien so voll und sie fließen in Bögen und Wirbeln, als hätte er eine Welt voller Leben und Energie gesehen. Er fühlte die Welt wahrhaft und er sprach auch darüber. Die Natur, die wir sehen und die Natur, welche wir fühlen, die dort draußen und die hier drinnen, müssen einander durchdringen, um bestehen, um leben zu können. Aber wenn wir die Welt nur entlang von Fluchtlinien sehen, fühlt sie sich flach und tot an. Das erinnert mich an eine Anekdote, die von Picasso erzählt wird. Einmal wurde er von einem Mann gefragt, warum malen Sie die Menschen nicht so, wie sie wirklich sind? Picasso fragte, wie sind sie denn wirklich? Der Mann holte ein Foto von seiner Frau heraus und sagte, na so. Picasso sagte, furchtbar klein und flach, oder? Die Menschen im Westen haben die Welt nicht immer wie durch ein Raster von Geraden gesehen. Diese Art des Sehens wurde erst im 15. Jahrhundert durch den italienischen Architekten Filippo Brunelleschi eingeführt. Ältere Bilder haben noch keine Perspektive, und auf ihnen wirken die Menschen manchmal wie an einer Wand flachgedrückt. Du hast vielleicht schon mittelalterliche Gemälde dieser Art gesehen. Brunelleschi stellte fest, dass er Szenen lebensnahe zeichnen konnte, wenn er Fluchtlinien zwischen sich selbst und der Szene dachte. Er zeichnete die Linien wirklich aufs Papier und konnte so den Eindruck von Tiefe erzielen, indem er Gegenstände und Personen in den von den Linien vorgegebenen Größenverhältnissen abbildete. Die Fluchtlinienbetrachtung der Welt wurde eine regelrechte Mode. Jeder wollte jetzt so malen, und auch die Gebäude wurden immer gerader. Wo man die Straßen früher in Kurven durchs Dorf geführt hatte, weil das einen besseren Windschutz ergab, entstanden jetzt Ortschaften mit schnurgeraden Verkehrsschneisen. Heute sind wir an dieser Art des Sehens so sehr gewöhnt, dass wir sie für natürlich halten. Aber in der Natur gibt es kaum gerade Linien. Hast du mal beobachtet, wie unsere Haustiere, Sergi und Peter, über den Rasen gehen? Sie haben zwischen den Terrassenstufen und dem See so etwas wie einen Wildwechsel ausgetreten, und der verläuft alles andere als gerade. In späteren Briefen werde ich häufig noch darauf zurückkommen, wie vorgefasste Anschauungen ständig die Welt hervorbringen, die wir wahrnehmen. Das ist ein allgegenwärtiges Prinzip, schwer zu durchschauen und schwer zu überwinden. Im nächsten Brief möchte ich dir ein paar Beispiele für andere Geschichten geben, von anderen Welten, in denen Menschen auch leben können.